Für sein kurzes Eingreifen hatte der Magister den wirksamsten Zeitpunkt gewählt. Seine Einladung hatte hauptsächlich den Zweck gehabt, dem Jüngling die Meditation ans Herz zu legen, aber nicht weniger wichtig war diese Einladung an sich selbst. Als Auszeichnung, als Zeichen dafür, dass man auf ihn achte und etwas von ihm erwarte. Es war der zweite Grad der Berufung. Man hatte ihm Einblick in die inneren Bezirke gegönnt. Wir wissen auch, dass Knecht von seinem Meister damals einige erste Andeutungen und Wegleitungen für das Glasperlenspiel empfing, doch sind keine Worte überliefert. Wenn einer der 12 Meister einen Schüler dieser Stufe so nahe zu sich heranrief, so bedeutete das nicht nur ein persönliches Wohlwollen. Was ein Meister tat, war immer mehr als persönlich. Du wirst in einigen Tagen erfahren, welcher Schule du zugeteilt bist. Ich werde dorthin weniger häufig kommen als nach Eschholz. Wenn du Lust dazu hast, kannst du mir einmal im Jahr einen Brief schreiben, besonders über den Verlauf deiner musikalischen Studien. Kritik an deinen Lehrern soll dir nicht verboten sein, doch lege ich auf sie weniger Wert. Es wartet vieles auf dich, Josef. Ich hoffe, dass du dich bewährst. Unser Kastalien soll nicht bloß eine Auslese sein. Es soll vor allem eine Hierarchie sein, ein Bau, in dem jeder Stein seinen Sinn nur vom Ganzen bekommt. Aus diesem Ganzen heraus führt kein Weg. Und wer höher steigt und größere Aufgaben bekommt, wird nicht etwa freier, er wird verantwortlicher. Auf Wiedersehen, junger Freund. Beim Abschied bekamen beide Schüler kleine Geschenke. Sie waren unterwegs heiterer und gesprächiger als auf dem Herweg. Die paar Tage mit anderer Luft und anderen Bildern, die Berührung mit einem anderen Lebenskreise hatten sie aufgelockert. Und als sie jene Höhe über Eschholz mit der Aussicht auf Anstalt und Bäume wieder erreicht hatten, da schien ihnen beiden ihr Gespräch, das sie geführt, schon weit in der Vergangenheit zu liegen. Sie schämten sich der Gefühle und Worte von damals gar ein wenig. Schon am nächsten Tage, zurück in Eschholz, erfuhren sie ihre Bestimmung. Knecht war für Waldzell bestimmt.